Meinen Bart find ich sehr reizvoll. Vom Reiz kann ich nicht sehen. Der Bart verrecke, Edelmann, und zeugt von Adel. Einen Kavalier mit Bart? Nein, das glaubt niemand. Solch ein Rauschebart als Zeichen eures Adels. Ich habe einige Zweifel. Naja, vielleicht habt ihr recht, vielleicht auch nicht, Don Carlos. Aber sieh dir das mal an, ein kleines, süßes, zartes Fischlein. Pass mal auf, wie das nettlich werde und das Fischlein fang. Schreien und Lärmen macht die Ohren taub. Mendoza, mein frischer Fisch! von Bedeutung. Ich finde, das ist ihre Freude. Betrieblich, lasst die Fische Fische bleiben. Kommt mit mir.